Die südkoreanische Internetzeitung Minsung Esori veröffentlichte am 25. November einen Leitartikel. Die Zeitung schrieb: Es ist derzeit ganz klar, dass die gegenwärtige inhaltlose Regierung noch härter zum Rücktritt gezwungen wird. Trotzdem wurde das Abkommen über den Schutz der Militärinformationen zwischen Südkorea und Japan abgeschlossen, in dessen Hintergrund die USA standen.